Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde mit Musik und Medizin. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Every night I stay up late and make my Mit diesem achtminütigen Opus begrüßte 1995 die englische Band Spiritualize die Zuhörerinnen und Zuhörer ihres Albums Pure Phase. Medication heißt der Track. Irgendetwas lässt den Songhelden da sich wohlfühlen. Welche Medikation dafür verantwortlich ist, habe ich noch nicht herausgefunden. Jason Pierce, alias Jay Spaceman, ist Hauptideenlieferant von Spiritualized. 1986 begann seine Plattenkarriere mit den Spaceman 3 und ein Hang zum Psychedelischen ist ihm seither erhalten geblieben. 1997 erschien eine Spiritualized CD in einem Karton, der wie eine Arzneimittelpackung aussah. Die CD selber steckte in einem Plastikteller, der mit Silberfolie versiegelt war, wie eine überdimensionierte Tablette. Die üblichen Booklet-Informationen wurden als Beipackzettel designt, inklusive Infos zur Indikation, Spiritualized wird zur Behandlung von Herz und Seele verwendet und empfohlener Dosis. Ein- oder zweimal täglich die Platte anhören oder so oft wie vom Doktor oder Apotheker empfohlen. Natürlich dürfen auch die Bemerkungen zu möglichen Nebeneffekten nicht fehlen. Vielleicht werden sie etwas vergesslich oder erleben Gedächtnisverlust. Manche Effekte von Spiritualized können bis in den nächsten Tag hineinwirken, inklusive Schläfrigkeit und Gleichgewichtsstörungen. Ältere Menschen können verwirrt werden. Wenn dies passiert, informieren sie ihren Arzt und er oder sie ändert dann vielleicht ihre Dosis. Soweit die Band Spiritualized im Beipackzettel ihrer CD Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space aus dem Jahr 1997. Zurück zur unerträglichen Realität. In einem Elendsviertel in Dakar im Senegal beobachtet der Sprecher des nächsten Tracks einen Unfall. Er ruft den Krankenwagen, der kommt aber erst nach einer Stunde. Der Fahrer hält nochmal an, holt Zigaretten und raucht erstmal eine. Im Krankenhaus muss der Verletzte wieder ewig warten, bis er behandelt wird, aber er hat zu viel Blut verloren. Der Arzt will eine Bluttransfusion geben, aber die Blutkonserven sind alle. Im Refrain heißt es dann, es gibt Höhen und Tiefen im Leben, aber nichts ist so schlimm wie das Leben in Dakar. Hier ist Abbas Abbas im Jahr 2000 oder 2001 mit Urgence. Accident violent, première vue fusion sans carburant. Mon sang frappe sans état de la victime inquiétant. Rapidement, je me rends à la cabine téléphonique bégayant. Composé numéro 18 d'un réflexe insolent. Ah ah allô, pompier à un accident. Adresse amitié 3 en 4-4-4-118, c'est urgent. Une heure qu'on attend, comportement loin d'être étonnant. Même dans ce secteur important, non secteur négligent. Pimp, pimp, motif y avait pas de carburant. Rentre avec le malade dans ce véhicule sans garant. Puis top, c'est parti direction l'établissement. En pleine route, le chauffeur s'arrête, achète des cigarettes pendant que la victime meurt gentiment. Moteur remis en marche lentement, il conduit la soi-disant ambulance prudemment. Arrivé à Basse-Petit, secteur urgence, on reste 5 minutes de patience avant de s'occuper du patient. Après 20 minutes d'attente, un docteur sorti du bloc opératoire, la face annonçant le contraire d'une victoire, disant il a perdu trop de sang. 10 minutes avant, Valoria Menet serait toujours présent. La faute à qui? À ceux qui vivent dans le noir. Leur dieu bien fait, plus d'espoir que de désespoir. Et Omar, aujourd'hui, ferait pas partie de l'histoire. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas, mais pire que Cardin, non, je connais pas. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas, mais pire que Cardin, non, je connais pas. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas, mais pire que Cardin, non, je connais pas. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas, mais pire que Cardin, non, je connais pas. Symptômes identiques, situation critique, direction les urgences. Arrivé, ce monde n'a pas de sens. Couloir sombre, animé par la pénombre. Des soi-disant humains, abandonnés comme des chiens par des vauriens. File d'attente longue, un cœur mal accroché, tu succombes. Maman en train de se morfondre, mon tour arrivé, faut marcher. Civière, on aille dans ces locaux, ils repensent nos rangs locaux. Y'a pas d'hygiène, l'oxygène a haha souillé. Donnant la nausée, entrée, première remarque, le lit est acheté. L'eau de vie là auréolée, une table noire, 20 euros crasse, je veux pas savoir, déchets seulement. Une pour le docteur négligent, l'autre pour moi le patient. Yaïboule debout, claque des genoux, le tueur contourne la table. Point d'interrogation, de quoi est-il capable? Alors qu'as-tu mon enfant? Devant moi c'est le pélican habillé de blanc. Mot de tête, mot de ventre, c'est le palu. À comment l'avez-vous su? Réponse, c'est la période. Efficace cette méthode, comme si on parlait de fruits ou de légumes. Rajoutant, il faut du coton et des perfusions. Sans raison, cette méthode est un poison. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas, mais pire que Cardano, non, je connais pas. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas, mais pire que Cardano, non, je connais pas. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas, mais pire que Cardano, non, je connais pas. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas, mais pire que Cardano, non, je connais pas. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas, mais pire que Cardano, non, je connais pas. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas, mais pire que Cardano, non, je connais pas. Dans la vie, y'a des hauts, y'a des bas, mais pire que Cardano, non, je connais pas. Dans la vie, dans cette vie, y'a des hauts, y'a des bas, y'a des hauts, des bas. Et c'est dans les bas qu'on monte le plus haut. Yeah. Abbas, Abbas. Das war ein Track von dem Trikon-Sampler Africa Raps aus dem Jahr 2001. Zu hören war Abbas, Abbas mit einem Report über katastrophale medizinische Versorgung in Dakar. Um Musik und Medizin geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Das nächste Stück trägt den Titel The Surgery is Over. Die Operation ist vorbei. Where did I it can't last forever. The surgery is over. The car with the flashing lights has gone and left me here to wait for this. Maybe someone could come by and hold my hand for a while and tell me stories of their first true love. Some of their failures stories that could warm the heart. Some water, pass a brush through my hair, and pull it gently with their fingers. Mess it up a bit, make me feel alive, remind me what I'm here for. Aus Montreal in Kanada kommt diese Sängerin Julie Doiron. Von ihrem Album Heart and Crime gab es den Song The Surgery is Over. Die Operation ist vorbei. Hier ist Macy Gray mit einem Porträt eines Psychopathen oder einer Psychopathin. Vermutlich mit Liebe als Krankheitsauslöser. Relating to a Psychopath. Macy Gray, Anno 2001. Musik und Medizin geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Macy Gray benutzte gerade allerlei Metaphern aus der Psychopathologie in dem Song Relating to a Psychopath. Ein Song, in dem der Adressat quasi gewarnt wird. Du hast es mit einem Psychopathen zu tun. Relating to a Psychopath von Macy Grays zweitem Album The Id. Noch so ein Begriff aus der Psychologie. Im nächsten Song geht es um ein Haus auf einem Hügel. Die Bewohner kriegen dort Pillen verabreicht. Weihnachten gibt's was Besonderes, eine Flasche Bier. Und die beiden alten Damen sitzen im Garten und sie hören die Blätter nicht fallen, weil sie verrückt sind. Und der rote Bus, der kommt immer zu spät, er ist auch immer völlig leer. Upon the hill, the place where they give you pills, where the rooms are always chill and never cozy, where they give you 3 suits a year. At Christmas time, a bottle of beer. Easter time, the mayor comes round. He's always smiling. And where the old ladies sit by the garden wall, well, they never hear the bluebirds call. Never notice the leaves that fall, 'cause they're all crazy. And where the red bus stands by the great big gate, yes, the red bus, and it's all Wesley, you know why it's always late, 'cause it's always funny, funny. Sometimes I wish I could die. Pagan life is getting me down. My brow is filled with a furrow and a frown. My eyelids low as can be. But I'm not sleeping. I wander round the Brixton Square, the bottles strewn everywhere, under tables and under chairs, and they're all broken. Where the big red face of the man on the beat says, hey son, you had something to eat? Well, he sticks out his yellow teeth, and they're all for biting. And where I do not have a cent, And how the hell am I gonna pay my rent? I think I'm gonna turn right bent and make some money. Funny, funny, funny, funny, oh so funny, it's making me cry. Funny, funny, funny, funny, oh so funny, Lord. Sometimes I wish I could die. Well, if you know a way I can go from out of this show, you know, you could all give me a golden glow. But nobody's trying. Well, you never lift a regular hand. You keep on calling me a lazy man. Who on earth will ever understand that I'm really trying? So I'm going to the house up on the hill, the place where they give you pills, and where the doctors, they don't kill, 'cause they're so friendly, and where the red bus stands by the great big gate, and the red, red bus, it's always late. You know why it's always late, 'cause it's always empty, empty. Funny, funny, funny, funny, oh so funny, it's making me cry. Funny, funny, funny, funny, oh so funny, Lord. Sometimes I wish I could die. Kevin Coyne mit seinem Song über ein Haus auf dem Flügel. Vielleicht ein unschönes Seniorenheim oder eine Nervenheilanstalt. So genau habe ich das noch nicht herausgefunden. Diese Live-Version erschien 1976 auf Kevin Coynes Doppelalbum In Living Black and White. In Kevin Coynes Band spielte damals der spätere Police-Gitarrist Andy Summers. Die nächste musikalische Szene stellt einen untergeordneten Soldaten und einen Arzt vor. Ausgangspunkt ist ein Dramenfragment Georg Büchners Wojciech. Georg Büchner lebte von 1813 bis 1837. Alban Berg machte eine Oper aus der Vorlage. Sie wurde 1925 in Berlin uraufgeführt. Wojciech ist der Regimentsdiener des Hauptmanns seiner Truppe. Um ein wenig zum Unterhalt seiner Frau und dem Kind, das sie von ihm hat, zu verdienen, hat sich Wojciech dem Doktor zur Verfügung gestellt, der ihm zwar ins Gesicht lacht, ihn aber für wissenschaftliche Experimente und als Anschauungsmaterial für Medizin- und Psychologiestudenten benutzt. Was erlebe ich, Wojciech? Ein Mann an Bord. Was denn, Herr Doktor? Ich hab's gesehen, Wojciech. Er hat wieder gehustet. Auf der Straße gehustet. Der bellt wie ein Hund. Wenn ich ihm dafür alle Tage 3 Groschen. Wozzeck! die Natur kommt! Die Natur kommt! Aberglaube, absolute Aberglaube! Hab ich nicht nachgewiesen, dass das Pferdchen im Binden unterworfen ist? Die Natur kommt! Der Mensch ist frei, wie den Menschen verkehrt sich die Individualität der Freiheit. Husten, hat er schon seine Bohnen gegessen? Prozent! Nicht als Blumen, nicht als Hülsenfrüchte, nicht als dass man mit den Händen an ihr herumtappen muss, dass man meint, sie verrinnt wie Spinnengewebe. Ah, wenn was ist und doch nicht ist. Oh, oh, alles dunkel ist und nur noch ein roter Schein die Besten wie von einer Esse. An was soll man sich da halten? Herr Doktor, wenn die Sonne im Mittag steht und es ist, als ging die Welt in Heulung, hat schon eine bürgerliche Stimme zu mir geredet. Die Schwämme, haben Sie schon die Ringe von den Schwämmen am Boden gesehen? Linien, Kreise, Figuren, wer das lesen könnte? Das Menage kriegt das Weib, darum tu ich's ja. Prozent, Das war ein Ausschnitt aus der Oper Wozzeck von Alban Berg nach einem Dramenfragment von Georg Büchner. In der Rolle des Wozzeck hörten Sie Walter Berry, Karl Dönsch sang den gewissenlosen und menschenverachtenden Doktor und Pierre Boulez dirigierte das Orchester der Nationaloper Paris. Um Musik und Medizin geht's heute Nacht im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Die Geständnisse von Dr. Traum heißt eine Suite von Songs auf einem gleichnamigen Album Kevin Ayers aus dem Jahr 1974. Der erste Song aus dieser Suite heißt Irreparabler Nervenschaden, Irreversible Neural Damage. Thank you. waren Kevin Ayers und Nico mit dem ersten Song aus der Suite The Confessions of Dr. Dream. Irreversible Neural Damage heißt dieses Stück. Der nächste Song wurde von dem Nummernschild eines Autos in Los Angeles inspiriert. Just Ice stand da drauf. Oder wenn man will, Justice. Aus der Meditation über Gerechtigkeit wurde eine deprimierende Schilderung auf die Zivilisation, in der einem unter anderem die Sonnenstrahlung Hautkrebs bringen kann, die Ärzte einen mit Rechnungen überhäufen und in der Geschlechtsverkehr wegen AIDS tödlich sein kann. Joni Mitchell, Sex Kills. Behind a Cadillac, we were waiting for the light. I took a look at his license plate. It said, just ice. It's just ice, governed by greed and lust. Just the strong doing what they can, the weak suffering what they must, and the gas leaks, and the oil spills, and sex sells everything. Sex kills. Oh, sex kills. Give you brand new wheels, and the bills bury you like an avalanche. And lawyers haven't been this popular since Robespierre slaughtered half of France. And Indian chiefs with their old beliefs know that the balance is undone. Crazy irons, you can feel it out in traffic. Everyone hates everyone, and the gas leaks, and the oil spills, and sex sells everything. Sex kills. Oh, sex kills. All these jack-offs at the office, the rapist in the pool, oh, and the tragedies in the nurseries, little kids packing guns to school, the ulcerated ozone, these tumors of the skin, this hostile sun beating down on the massive mess we're in, and the gas leaks, and the oil spills, and sex sells everything. Sex kills. Oh, sex kills. Zwei Stunden mit Musik und Medizin gehen so langsam zu Ende. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Das war gerade Joni Mitchell mit Sex Kills. Dass Musik selber auch Medizin sein kann, ist in dieser Sendung schon mehrfach angeklungen. Deshalb zum Schluss jetzt Albert Ayler. Music is the healing force of the universe. Thank you. music of love. Music is a spirit. Music is life. Life is music. Music is played, listen to, dance to. Sometimes not causes all bad vibrations to fade away. It makes one want to love instead of hate. It puts the mind in a healthy state. Become a oneness.